Abschnitt 1 aus Old Shorthand 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Old Shorthand 1 von Karl May. Erstes Kapitel. Old Wubble. Teil 1. Auf meinen vielen Reisen und weiten Wanderungen habe ich, besonders unter den sogenannten Wilden und Halbzivilisierten, sehr oft Menschen gefunden, die mir liebe Freunde wurden und denen ich noch heute ein treues Andenken bewahre und bis zu meinem Tode weiter bewahren werde. Keiner aber hat meine Liebe in dem Grade besessen wie Winnetou, der berühmte Häuptling der Apachen. Alle meine Leser kennen ihn, den edelsten der Indianer. Sie wissen, wie ich mit ihm bekannt geworden bin und dass meine Anhänglichkeit für ihn mich immer und immer wieder, selbst aus dem fernen Afrika und Asien, zu ihm hinübergetrieben hat in die Prärien, Wälder und Felsengebirge Nordamerikas. Selbst wenn meine Ankunft drüben eine nicht vorherbestimmte war und wir also kein Stelldichein hatten verabreden können, wusste ich ihn doch bald zu treffen. Entweder ritt ich in solchen Fällen nach dem Rio Pecos zu dem Sonderstamme der Apachen, dem er entstammte, und hörte dort, wo er sich befand, oder ich erfuhr dies von den Westmännern oder Indianern, die mir begegneten. Winnetous Taten sprachen sich sehr schnell herum, und so oft er sich wo sehen ließ, wurde es bald in weitem Umkreise bekannt. Oft aber konnte ich ihm beim Scheiden sagen, wann ich wiederkommen würde, und dann wurde Ort und Zeit unseres Zusammentreffens genau vorher bestimmt. Ich richtete mich dabei nach dem Datum, während er sich der indianischen Zeitbestimmung bediente, und so unzuverlässig dieselbe zu sein scheint, er war stets auf die Minute an Ort und Stelle, und es ist niemals vorgekommen, dass ich auf ihn zu warten hatte. Nur ein einziges Mal hatte es den Anschein, aber auch nur den Anschein, als ob er nicht pünktlich sei. Wir mussten uns hoch oben im Norden an dem sogenannten Couteau trennen und wollten uns 4 Monate später unten in der Sierra Madre treffen. Da fragte er mich: »Mein Bruder kennt das Wasser, welches Clearbrook genannt wird?« »Ja.« »Wir haben dort miteinander gejagt. Besinnst du dich auf die Lebenseiche, unter welcher wir damals des Nachts lagerten?« »Ganz genau.« »So können wir uns nicht verfehlen. Der Wipfel dieses Baumes ist verdorrt und wächst also nicht mehr. Wenn grad um die Mittagszeit der Schatten der Eiche 5-mal die Länge meines Bruders hat, wird Winnetou dort ankommen. Hauk.« Ich hatte dies natürlich in unsere Zeitrechnung zu übersetzen und war zur bestimmten Zeit dort. Es war weder Winnetou noch eine Spur von ihm zu sehen, obgleich die Schattenlänge der Eiche genau 5-mal die meinige betrug. Ich wartete mehrere Stunden lang. Er stellte sich nicht ein. Ich wusste, dass ihn nur ein Unfall hindern konnte, ein einmal gegebenes Wort zu halten, und wollte darum schon besorgt um ihn werden. Da kam mir der Gedanke, dass er schon hier gewesen sein und einen triftigen Grund gehabt haben könne, nicht auf mich zu warten. In diesem Falle hatte er mir ganz gewiss ein Zeichen hinterlassen. Ich untersuchte also den Stamm der Eiche, und richtig. Es steckte in demselben in Manneshöhe ein kleiner verdorrter Fichtenzweig. Da eine Eiche keine Fichtenzweige hat, so musste er mit Absicht angebracht worden sein, und zwar schon vor längerer Zeit, weil er vollständig vertrocknet war. Ich zog ihn heraus und mit ihm ein Papier, welches um sein zugespitztes unteres Ende festgewickelt war. Als ich es aufgerollt hatte, las ich die Worte: »Mein Bruder komme schnell zu Bloody Fox, den die Comanchen überfallen wollen. Winnetou eilt, ihn noch rechtzeitig zu warnen.« Diejenigen meiner Leser, welche Winnetou kennen, wissen, dass er sehr wohl lesen und auch schreiben konnte. Er führte fast stets Papier bei sich. Die Nachricht, welche ich hiermit von ihm erhielt, war keine gute. Sie machte mich um ihn besorgt, obgleich ich wusste, dass er jeder, auch der größten Gefahr, gewachsen sei. Auch um Bloody Fox wurde mir bange, denn er war sehr wahrscheinlich verloren, wenn es Winnetou nicht gelang, ihn noch vor der Ankunft der Comanchen zu erreichen. Und was mich selbst betrifft, so war auch meine Lage nichts weniger als unbedenklich. Bloody Fox hauste auf einer, ja wohl der einzigen Oase des öden Llano Estacado, und der Weg dorthin führte durch das Gebiet der Comanchen, mit denen wir oft feindlich zusammengeraten waren. Wenn ich in ihre Hände fiel, war ich sicher für den Marterpfahl bestimmt, zumal dieses Indianervolk vor längerer Zeit die Kriegsbeile ausgegraben und mehrere viel Beute einbringende Raubzüge unternommen hatte. Unter diesen Umständen wäre ein anderer wohl zunächst auf seine eigene Sicherheit bedacht gewesen und hätte es wahrscheinlich für geraten gehalten, der Aufforderung Winnetous nicht zu folgen. Mir aber kam dieser Gedanke gar nicht in den Sinn. Winnetou hatte sich mir voran ganz unbedenklich in dieselben Gefahren begeben, die mir bevorstanden, wenn ich ihm jetzt folgte. Sollte ich weniger Mut zeigen als er? Als er seine Aufforderung in den Stamm des Baumes steckte, war er überzeugt, dass ich derselben sofort nachkommen werde. Sollte ich dieses Vertrauen täuschen? Konnte ich ihm jemals wieder ruhig und offen in die Augen sehen, wenn ich mich jetzt feig aus dem Staube machte? Niemals. Ich war zwar ganz allein und auf mich selbst angewiesen, aber ich hatte gute Waffen und ein ausgezeichnetes Pferd, auf welches ich mich verlassen konnte. Auch kannte ich die Gegend oder die Gegenden genau, die ich zu durchreiten hatte, und sagte mir, dass es für einen erfahrenen Westmann leichter sei, allein durchzukommen, als in Begleitung von Leuten, auf die er sich nicht vollständig verlassen kann. Und hätte es außerdem noch irgendein Bedenken gegeben, so wäre es hinfällig geworden unter dem Bewusstsein. Bloody Fox befindet sich in Gefahr. Er muss errettet werden. Ich stieg also auf das Pferd und folgte dem Wunsche meines guten Freundes und Bruders. Solange ich mich in der eigentlichen Sierra befand, hatte ich weniger zu befürchten. Es gab da Deckung genug und ich war gewohnt, gut aufzupassen. Dann aber gab es kahle Plateaus, auf denen man schon aus sehr weiter Entfernung bemerkt werden konnte. Sie waren von steilen Schluchten und tiefen Canyons durchschnitten, deren Vegetation nur aus spärlichen Aloen und Kakteen bestand, hinter denen sich ein Reiter nicht verbergen kann. Ich konnte in einem solchen Canyon auf Comanchen treffen, dann war ich nur dadurch zu retten, dass ich schnell umkehrte und mich auf die Flüchtigkeit und Ausdauer meines Pferdes verließ. Die gefährlichste dieser Schluchten war der sogenannte Mistake Canyon, weil er den betretensten Indianerweg zwischen der Ebene und den Bergen bildete. Er hatte seinen Namen einer unheilvollen Verwechslung zu verdanken. Man erzählte sich, dass ein weißer Jäger da seinen besten Freund, einen Apachen, anstelle eines feindlichen Comanchen erschossen habe. Wer dieser Weiße und wer die beiden Roten gewesen waren, das wusste ich nicht. Ich hatte die Namen nicht erfahren können. Auch abgesehen von seiner sonstigen Gefährlichkeit wurde der Canyon seitdem von abergläubischen Westmännern gemieden. Man sagte sich, dass es selten einem Weißen gelinge, ihn ohne Schaden zu passieren. Der Geist des erschossenen Apachen führe jeden ins Verderben. Dieser Geist machte mir natürlich wenig Sorge. Wenn ich nur auf keine menschlichen Feinde traf, so mochte er mir immer begegnen. Aber lange bevor ich ihn erreichte, bemerkte ich die Spuren mehrerer Reiter, welche von der Seite her kamen und in meiner Richtung weiterführten. Ledige Pferde, Mustangs, konnten es nicht gewesen sein, weil es hier keine gab. Als ich abstieg und die Fährte untersuchte, bemerkte ich zu meiner Beruhigung und zugleich Verwunderung, dass die Pferde beschlagen gewesen waren. Die Reiter hatten also nicht der roten Rasse angehört. Wer waren sie und was wollten sie hier? Weiterhin war einer von ihnen abgestiegen, vielleicht um den Sattelgurt fester zu schnallen, und die anderen waren inzwischen weitergeritten. Ich betrachtete die Stelle genau und erkannte zur linken Seite seiner Fußspuren mehrere kurze, messerrückenschmale Einritzungen. Wovon? Hatte dieser Reiter einen Säbel getragen? Dann hatte ich Soldaten, Kavalleristen, vor mir. War etwa Militär gegen die Comanchen ausgerückt, um sie für die erwähnten Raubzüge zu züchtigen? Auf die Beantwortung dieser Frage höchst gespannt, folgte ich der Fährte im Galopp und entdeckte dabei, je weiter ich kam, desto mehr weitere Spuren, welche aus allen Richtungen kamen und in alle führten. Nun gab es keine Zweifel mehr darüber, dass sich Truppen vor mir befanden, und als ich nach einiger Zeit um den Ausläufer eines dichten Kaktuswaldes bog, sah ich das Lager derselben vor mir, welches, wie ich mit dem ersten Blicke bemerkte, nicht für kurze Zeit bestimmt war. Die Kaktusstrecke sicherte vor jedem Überfalle von hinten und der Seite, und nach vorwärts konnte das Auge eine so weite, offene Fläche beherrschen, dass eine feindliche Überraschung unmöglich war. Freilich hatte man meine Annäherung von Westen her nicht bemerkt. Es wäre hier selbst am hellen Tage ein Posten auszustellen gewesen, und dass man dies unterlassen hatte, war jedenfalls eine Nachlässigkeit. Wie nun, wenn an meiner Stelle eine Indianerschar gekommen wäre? Jenseits senkte sich das Terrain in einen Canyon herab, der sehr wahrscheinlich das nötige Wasser lieferte. Die Pferde lagen oder liefen frei umher. Die Truppen hatten zum Schutze gegen die Sonnenhitze über Kaktusstangen Leinwandtücher angebracht. Ein großes Zelt war für die Offiziere bestimmt, und im Schatten desselben schienen die Proviantvorräte untergebracht zu sein. In der Nähe lagerten 8 oder 10 Männer, welche nicht zu den Truppen gehörten, sondern wahrscheinlich bei denselben übernachten wollten, weil der Tag nun bald zu Ende ging. Ich war entschlossen, dasselbe auch zu tun. Ich hätte zwar noch weiterreiten können, dann aber allein lagern müssen und dabei wegen meiner Sicherheit nicht schlafen dürfen. Hier fand ich die Ruhe, welche mir für meinen morgigen weiten Ritt so notwendig war. Als ich bemerkt wurde, kam mir ein Unteroffizier entgegen und brachte mich zum Kommandanten, der, durch Rufe aufmerksam gemacht, mit seinen Offizieren aus dem Zelte trat. Indem ich abstieg, musterte er mich und mein Pferd und fragte dann: »Woher, Sir?« »Von der Sierra herab.« »Und wohin?« »Zum Pecos hinunter.« »Das sollte euch schwer werden, wenn wir die Schufte von Comanchen nicht vertrieben hätten. Habt ihr Spuren von solchen Kerls gefunden?« »Nein.« »Hm, scheinen sich südlich gewendet zu haben. Wir sitzen nun fast 2 Wochen hier, ohne eine Nase von ihnen vor die Augen zu bekommen.« »Esel«, hätte ich ihm das Gesicht rufen mögen, denn wenn er die Roten haben wollte, so musste er sie suchen. Es konnte ihnen nicht einfallen, ihm hierher in die Hände zu laufen. Hatte er nicht erfahren können, wo sie waren, so wussten sie jedenfalls ganz genau, dass er sich hier befand. Es war anzunehmen, dass das Lager des Nachts von ihren Speeren umschlichen wurde. Als ob er einen Teil meiner Gedanken erraten hätte, fuhr er fort. »Es fehlt mir ein tüchtiger Scout, auf den ich mich verlassen und der sie mir aufspüren kann. Old Wubble hat hier übernachtet. Der wäre der richtige Mann für mich gewesen. Habe aber erst, als er fort war, erfahren, wer er war. Der Schurke mochte so etwas ahnen und nannte sich Cutter. Und über eine Woche ist schon her, da traf eine Streifpatrouille auf Winnetou, den Apachen. Der wäre noch besser gewesen, hat sich aber schleunigst fortgemacht. Wo der sich sehen lässt, da ist Old Shatterhand nicht weit, wie man mir sagt. Ich wollte, der lief mir ins Garn. Wie heißt ihr, Sir?« »Charlie«, antwortete ich, ihm meinen Vornamen nennend, der ja auch mein Familiennamen sein konnte. Ihm zu sagen, dass ich diese Old Shatterhand sei, konnte mir nicht einfallen. Ich hatte weder Zeit noch Lust, hier zu bleiben und mich als Spion verwenden zu lassen. Dabei musterte ich die an der Erde lagernden Zivilisten. Zu meiner Beruhigung befand sich kein mir bekanntes Gesicht dabei. Freilich konnte ich durch mein Pferd und die Gewehre verraten werden. Es war bekannt, dass Old Shatterhand einen Bärentöter und einen Henrystutzen besaß und einen schwarzen Hengstritt, den Winnetou ihm geschenkt hatte. Glücklicherweise war der Kommandant so bescheidenen Geistes, dass er nicht auf diese Dinge kam. Er kehrte in das Zelt zurück, ohne seine Fragen fortzusetzen. Worauf er nicht gekommen war, das konnte einer der Zivilisten erraten, die sehr wahrscheinlich alle Westmänner waren. Darum schob ich den Henrystutzen unauffällig in das Lederfutteral, so dass sein eigenartiges Schloss nicht zu sehen war. Der Bärentöter war weniger auffällig. Hierauf sattelte ich ab und ließ den Hengst frei. Gras gab es hier freilich nicht. Dafür aber standen zwischen den Riesenkakteen genug Melokakteen, welche Futter und Saft in Fülle lieferten. Mein Rappe verstand es, diese Pflanzen zu entstacheln, ohne sich zu verletzen. Als ich dann die Zivilisten um die Erlaubnis bat, mich zu ihnen zu setzen, antwortete einer von ihnen: »Kommt immer her, Sir, und esst mit mir, wenn's euch gefällig ist. Ich heiße Sam Parker, und wenn der ein Stück Fleisch übrig hat, kann jeder brave Kerl davon essen, bis es alle ist. Habt ihr Appetit?« »Will es meinen.« »So schneidet davon herunter so viel, wie ihr wollt. Wir sind lauter Westleute, Sir. Und ihr?« Er schob mir ein wohl 8 Pfund schweres, kaltes, aber gebratenes Fleisch hin. Ich schnitt mir ein Stück davon ab und antwortete: »Ich treibe mich zuweilen auch diesseits des alten Mississippi herum, weiß aber nicht, ob ich mich einen Westmann nennen darf. Es gehört gar so viel dazu, einer zu sein.« Er schmunzelte befriedigt und sagte: »Habt recht, Sir, sehr recht. Freut mich einmal, einen bescheidenen Menschen zu sehen, der sich nicht gleich, wenn er Nachtwächter geworden ist, für den Präsidenten der Vereinigten Staaten hält. Solche Leute sind heutzutage selten. Euren Namen haben wir vorhin gehört, Mr. Charlie. Welche Arbeit tut ihr denn im Westen hier? Jäger, Fallensteller, Honigsammler?« »Gräbersucher, Mr. Parker.« »Gräbersucher?« rief er erstaunt. »Das heißt, ihr sucht Gräber?« »Yes.« »Wollt ihr uns foppen, Sir?« »Fällt mir nicht ein.« »So habt die Güte, euch zu erklären, wenn ich euch nicht mein Messer zwischen die Rippen geben soll. Nasführen lasse ich mich nicht.« »Well, ich will erforschen, woher die jetzigen Indianer stammen. Vielleicht habt ihr einmal gehört, dass Gräberfunde zu diesem Zwecke gute Dienste leisten.« »Hm, habe freilich einmal gelesen, dass es Menschen gibt, die alte Gräber aufwühlen, um da drinnen Weltgeschichte oder sowas zu studieren.« Dummes Zeug. So ein Mannskind seid ihr also auch? Yes. Also ein Gelehrter. Yes. Gott stehe euch bei, Sir. Ihr könnt leicht selbst mit der Nase ins Grab stolpern und tot drin stecken bleiben. Wenn ihr nach verstorbenen Leichen suchen wollt, so tut das doch in einer Gegend, wo ihr eures Lebens sicher seid. Hier aber pfeifen die Kugeln und Tomahawks nur so in der Luft herum. Die Comanchen sind los. Könnt ihr schießen? Ein wenig. Kann es mir denken. Habe auch einmal gedacht, ich könne schießen. Werde es euch vielleicht einmal erzählen. Wie ich sehe, habt ihr da eine alte Pulverbüchse, mit der man Mauern einrennen kann. Das lässt tief blicken, Sir. Und dort das andere Gewehr in dem Etui. Das ist wohl so eine richtige, echte Sonntagsreife. Weiß es nicht. Wird schon so sein. Ich sage euch, Sir, es ist gefährlich, hier nach toten Leichnamen zu suchen. Macht euch fort. Ihr könnt euch uns anschließen, da seid ihr sicherer, als wenn ihr allein reitet. Welche Richtung nehmt ihr denn von hier? Auch hinunter nach dem Pecos, wohin ihr wollt, wie wir vorhin gehört haben. Er ließ einen halb wohlgefälligen und halb ironischen Blick über mich gleiten und fuhr dann fort. Ihr seht gar nicht übel aus, ganz wie aus dem Ei geschält. Aber das taugt nichts für diese Gegend, Sir. Ein richtiger Westmann sieht ganz anders aus. Dennoch gefällt ihr mir, und ich lade euch noch einmal ein, mit uns zu gehen. Wir werden euch beschützen, denn so ganz allein wie bisher kommt ihr doch nicht durch. Ihr scheint auch beritten zu sein, wenigstens was man in den Oststaaten so zu nennen pflegt. Habt wohl euer Kutschpferd mitgebracht, hey? Es mag so ähnlich sein, Mr. Parker, antwortete ich, innerlich belustigt darüber, dass er meinen indianischen Rassenhengst, mit dem nur noch Winnetous Rappe zu vergleichen war, für einen Kutschengaul hielt. Er gefiel mir wenigstens ebenso wie ich ihm. Wenn ich mich ihm anschloss und er dann erfuhr, wer ich war, so waren komische Szenen zu erwarten. Dazu kam, dass mir diese Begleitung, wenn auch nicht später, aber doch durch den Mistake Canyon nützlich werden konnte, und darum entschloss ich mich, auf seinen Vorschlag einzugehen. »Habe es mir gedacht«, fuhr er fort, »das Pferd sieht ganz so proper aus wie ihr. Man sieht es ihm an, dass es auch mit nach längst begrabenen Leibern gesucht und sonst weiter nichts zu tun gehabt hat. Also sagt, ob ihr mit wollt. Wir brechen morgen mit dem Frühesten von hier auf.« »Ich nehme euer Anerbieten dankbar an, Sir, und bitte ganz ausdrücklich um euren Schutz.« »Den sollt ihr haben, und ich denke, dass ihr ihn auch brauchen werdet. Will froh sein, wenn wir von hier fort sind. Muss ja gewärtig sein, dass der Kommandant mich oder einen anderen von uns als Scout zurückbehält. Meinst du nicht auch, alter Joss?« Diese Frage war an einen älteren Mann gerichtet, dessen sympathisches Gesicht einen tief melancholischen Ausdruck zeigte, als ob er an einem innerlich zurückgedrängten Grame leide. Joss ist die Abkürzung von Josua. Der Mann hieß, wie ich später fuhr, Josua Hawley. »Bin ganz derselben Meinung«, antwortete er. »Es fehlte gerade noch, gezwungen zu sein, für diese Uniformen die Kastanien aus dem Feuer zu holen und sich die Vorderpranken dabei zu verbrennen. Hätten Sie doch Old Wubble festgehalten, der war der richtige Mann dazu. Mich bekommen Sie nicht. Will froh sein, wenn ich hier fort bin und den Mistake Canyon im Rücken habe.« »Warum? Fürchtest du dich vor dem Geiste des erschossenen Indianers?« »Fürchten? Nein, aber aus dem Sinn kommt er mir nicht. Dieser Canyon ist eine ganz infame Gegend für mich. Habe dort etwas erlebt, was nicht jeder erlebt, und dabei Gold gefunden.« »Gold? Im Mistake Canyon?« »Yes. Unmöglich. Es gibt dort keins.« »Es muss doch welches dort gegeben haben, weil wir es gefunden haben.« »Also wirklich? Ihr habt es wohl durch einen Zufall entdeckt, alter Joss?« »Nein. Ein Indianer hat es uns gezeigt.« »Das ist ja gar nicht zu glauben. Ein Roter entdeckt so etwas niemals einem Weißen, selbst wenn es sein bester Freund wäre.« »So ist mein Fall eine Ausnahme gewesen. Es war sogar ganz und genau derselbe Rote, der dort aus Versehen erschossen worden ist. Vielleicht erzähle ich euch die Geschichte, wenn wir den Canyon morgen zu sehen bekommen. Jetzt habe ich keine Lust dazu. Wollen darüber schweigen. Gib das Fleisch her, ich will essen. Es ist zwar nur Antilope, aber es muss dennoch schmecken. Ein Stück Büffelhocker oder Lende vom Elk wäre mir lieber.« »Elk? Ah, Elk, das ist richtig«, rief Parker aus, indem er mit der Zunge schnalzte. »Das ist der feinste und saftigste Braten, den es geben kann. Wenn ich an Elk denke, fällt mir immer der Westmann ein, der mich eigentlich zum Jäger gemacht hat.« »Wer ist das gewesen?« »Sein Name wurde vorhin genannt. Old Wubble, meine ich.« »Was?« Wie? Old Wubble? Den ebenso sonderbaren wie berühmten Alten? So hast du ihn gekannt? Ob ich ihn gekannt habe? Welch eine Frage! Unter seiner Leitung habe ich mein erstes Abenteuer im fernen Westen erlebt. Ein Abenteuer, welches... Na, ich will es euch erzählen, obgleich ihr mich dann tüchtig auslachen werdet. Es handelte sich nämlich dabei um meinen ersten Elk. Er räusperte sich bedächtig, machte ein sehr verheißungsvolles Gesicht und begann dann folgendermaßen. Er hieß eigentlich Fred Cutter, wurde aber wegen seines wackelnden Ganges und weil ihm der Anzug so schlotterig am dürren Leibe hing, stets nur Old Wubble genannt. Er war früher da unten in Texas Cowboy gewesen und hatte sich so in die dortige Kleidung gewöhnt, dass ihn selbst hier oben im Norden niemand dazu bringen konnte, sie abzulegen und mit einer anderen zu vertauschen. Noch sehe ich ihn vor mir stehen, lang und überschmal, die Füße in ganz unbeschreiblichen Shuffles und die Beine in uralten Leggings steckend. Über dem Hemde, dessen Farbe ich lieber gar nicht erwähne, hing eine Jacke, deren einziger Vorzug eine allgemeine Offenherzigkeit war. Brust und Hals blieben unbedeckt, dafür aber trug er unter dem zerknüllten Hute stets ein um die Stirn gewundenes Tuch, dessen Zipfel auf die Schulter niederhingen, im Gürtel das lange Bowie-Messer, an den Ohrläppchen schwere Silberringe und in der großen, braunen, knochigen Hand die stets glimmende, unvermeidliche Zigarette. Anders hat ihn wohl selten ein Mensch gesehen. Das Kostbarste war sein altes, wetterhartes, faltenreiches und stets glatt rasiertes Gesicht mit starken Negerlippen, langer spitzer Nase und scharfen grauen Augen, denen, obgleich die Lider stets halb geschlossen waren, nicht so leicht etwas entgehen konnte. Mochte dieses Gesicht ruhen oder in Bewegung sein, es hatte immer und immer den Ausdruck einer Überlegenheit, welche absolut durch nichts aus dem Gleichgewicht zu bringen war. Und diese Superiorität bestand zu vollem Recht. Denn Old Wubble war trotz seiner Schlotterigkeit nicht nur ein Meister im Reiten, im Gebrauche der Rifle und des Lariat, sondern es entging ihm auch nicht eine der anderen Eigenschaften, welche ein Westmann besitzen muss. This clear, das war seine ständige Redensart, welche bewies, dass ihm oft das Schwierigste als leicht und ganz selbstverständlich erschien. Was mich betrifft, so war ich unten in Princeton so etwas wie Bauschreiber gewesen und hatte da so viel verdient, dass ich mich ausrüsten und meinen ursprünglichen Plan, als Goldgräber nach Idaho zu gehen, ausführen konnte. Ich war ein Greenhorn, ein vollständiger Neuling, und nahm, um die erhofften Reichtümer nicht mit vielen teilen zu müssen, nur einen Begleiter mit, Ben Needler, welcher den Wilden Westen ebenso wenig kannte wie ich. Als wir in Eagle Rock den Wagen verließen, waren wir ausstaffiert wie Stutzer und bepackt wie Lastesel, mit lauter schönen, guten und glänzenden Dingen, welche nur leider die Eigenschaft hatten, dass sie nicht zu gebrauchen waren. Und als wir nach einer Woche am Payette Fork ankamen, sahen wir aus wie echte Vagabunden, waren fast verhungert und hatten unterwegs die überflüssigen Gegenstände unserer Ausrüstung, das will heißen, alles außer den Waffen und der Munition, von uns geworfen. Ich will euch aber aufrichtig gestehen, dass ich für ein gutes Butterbrot auch noch meine ganze Armierung hingegeben hätte. Und Ben Needler dachte gewiss ebenso. Wir saßen an einem Buschrande, hielten unsere rundgelaufenen Füße in das Wasser und sprachen von allerlei Delikatessen, von denen keine Rede gewesen wäre, wenn wir sie gehabt hätten. Von Rehkeulen, Büffellenden, Bärentatzen und Elkbraten. Ja, Elk sollte es hier in dieser Gegend geben, fast so schwer wie Bisonstiere. Eben meinte Ben, indem er mit der Zunge schnalzte. Good luck, käme jetzt so ein Kerl in die Nähe, ich knallte ihm mit einer wahren Wollust meine beiden Kugeln zwischen die Hörner und dann... »Und dann wäre es aus mit euch«, ertönte eine lachende Stimme hinter uns aus dem Gebüsch. »Der Elk würde euch mit dem Gestänge zu Brei verarbeiten. Man schießt so ein Tier nicht zwischen die Hörner, denn Hörner hat es überhaupt nicht. Ihr seid wohl drüben in New York als Schoolboys aufgeflogen und nun hier aus der Luft gefallen, Mischurs.« Wir sprangen auf und sahen uns den Sprecher an, welcher sich jetzt aus den Büschen, in denen er uns belauscht hatte, hervorarbeitete. Da stand er vor uns, wie ich ihn euch vorhin beschrieben habe. Old Wubble, mit einem für uns gar nicht ehrenvollen Ausdrucke im Gesichte und einem nachsichtig überlegenen Blicke aus den halbgeschlossenen Augen. Das nun folgende Gespräch will ich übergehen. Er examinierte uns wie ein Lehrer seine Buben und forderte uns dann auf, mit ihm zu gehen. Ungefähr eine Meile vom Flusse entfernt lag auf einer kleinen, rings von Wald umgebenen Prärie eine Blockhütte, welche er seinen Rancho nannte. Hinter derselben gab es einige offene Stables, bei schlechter Witterung für die Pferde, Maultiere und Rinder bestimmt, welche jetzt im Freien weideten. Old Wubble war nämlich aus einem Cowboy ein selbstständiger Viehzüchter geworden. Seine Leute bestanden aus Will Litten, dem weißen Aufseher, und einigen Schlangenindianern, welche von ihm als Vaqueros bezeichnet wurden und ihm sehr treu und anhänglich waren. Wir sahen diese Leute beschäftigt, einen leichten Wagen mit einem Zelttuch und anderen Gegenständen zu beladen. »Das ist etwas für euch«, meinte der Alte. »Ihr wollt Elks schießen, und dort trifft man eben die Vorbereitung zu einem Jagdausfluge. Will mal sehen, was ihr leistet. Ihr sollt mit. Seid ihr brauchbare Jungens, so könnt ihr bei mir bleiben. Vorher aber kommt ins Haus, denn this clear, ein hungriger Schütz schießt in die Luft.« »Well, uns musste das recht sein. Wir aßen und tranken, und dann wurde aufgebrochen, da es Old Wubble nicht einfiel, unsertwegen den Ausflug aufzuschieben. Wir bekamen Pferde und ritten also mit, zunächst nach dem Flusse zu. Dort gab es eine Furt, welche wir passieren mussten. An der Spitze des Zuges befand sich der Alte, welcher gewollt hatte, dass ich mich an seiner Seite hielt. Er führte ein lediges Maultier neben sich am Halfter. Als wir hinüber waren, sahen wir die anderen uns folgen, nämlich Ben Needle auf einem braunen und Will Litten auf einem Schimmel. Hinter ihnen folgte der mit 4 Pferden bespannte Wagen, welchen einer der Indianer lenkte. Dieser hieß Pak Mu, die blutige Hand, sah aber in seinem zivilisierten Anzug gar nicht so blutdüssig aus, wie sein Name klang. Seine Stammesgenossen waren, da der Alte sich auf sie verlassen konnte, auf dem Rancho zurückgeblieben. Jenseits der Furt ging es eine kurze Strecke durch den lichten Wald und dann in ein grünes, baumloses Tal hinein, welches sich auf eine grasreiche Savanne öffnete. Als wir nach einigen Stunden das jenseitige Ende derselben erreichten, wo das Terrain aufzusteigen begann, hielten wir an, um zu kampieren. Der Wagen wurde abgeladen und das Zelt aufgeschlagen. Während man an der hinteren Seite desselben die Tiere anband, wurde vorn ein Feuer angebrannt. Hier wollten wir einen Tag bleiben, um auf Gabelantilopen zu pirschen oder vielleicht gar auf Büffel zu kommen, denn dass hier zuweilen Bisons vorüberkamen, sahen wir an einzelnen umherliegenden Gerippen. Ein in der Sonne gebleichter Schädel lag ganz in der Nähe unseres Zeltes, welches dann unter der Aufsicht der blutigen Hand hier stehen bleiben sollte, während wir Weißen hinauf nach einem Hochmoor wollten, wo es Elks die Menge gab, wie Old Wubble behauptete. Leider ließ sich weder an diesem noch am nächsten Tage ein jagdbares Tier sehen, was den Alten in großen Grimm versetzte, mir aber nicht unlieb war, da ich in Beziehung auf meine Schießgeschicklichkeit sein scharfes Urteil zu fürchten hatte. Auf 30 Schritte einen Kirchturm treffen, das getraute ich mir damals ganz gut, aber dass ich ein großes Loch in die Natur schießen würde, falls man von mir verlangte, auf 60 Schritte eine schnellfüßige Antilope zu erlegen, das war sicher. Da kam Old Wubble auf die unglückselige Idee, unsere Schießgeschicklichkeit zu prüfen, indem er uns aufforderte, auf einige Aasgeier zu zielen. Diese Vögel hatten sich ungefähr 70 Schritte von uns auf einem Büffelgerippe niedergelassen, und ich sollte als der Erste meine Kunst zeigen. Nun, ich sage euch, die Geier konnten mit mir zufrieden sein, denn es kam genauso, wie ich gedacht hatte. Ich schoss 4-mal, ohne zu treffen, und es fiel nicht einmal einem der Aasfresser ein, auszureißen. Diese Tiere wissen nämlich ganz genau, dass es keinem vernünftigen Menschen einfällt, auf sie zu schießen. Ein Schuss lockt sie vielmehr an, anstatt sie abzuschrecken, da von jedem erlegten Wilde ihnen wenigstens das Gescheide überlassen wird. Ben schoss 2-mal fehl, erst seine 3. Kugel tötete einen der Geier und trieb die anderen fort. »Eximius incomparable«, lachte Old Wubble, indem er seine schlotterigen Glieder wirr durcheinander schüttelte. »Messieurs, this clear, ihr seid grad und genau für den wilden Westen geschaffen. Habt keine Angst um euch. Ihr seid gemachte Männer, denn alles das einmal, was euch werden kann, das seid ihr schon jetzt, und höher könnt ihr es gar nie bringen.« Ben nahm dieses Urteil ruhig hin, ich aber fuhr zornig auf, was freilich keine andere Wirkung hatte, als dass der Alte mir antwortete. »Schweigt, Sir. Euer Kamerad hat wenigstens beim 3. Mal getroffen, für ihn ist also Hoffnung vorhanden. Ihr aber seid für den Westen ein verlorener Mann, ich kann euch nicht brauchen und gebe euch den einzig guten Rat, euch baldigst aus dem Staube zu machen.« Das wurmte mich gewaltig, denn es fällt kein Meister vom Himmel, und das Pulver, welches ich damals verschossen hatte, wog gewiss kein ganzes Pfund. Ich nahm mir vor, mir auf jeden Fall die Achtung des Alten zu erzwingen. Am darauffolgenden Morgen wurde nach dem Hochmoore in den Salmon River Bergen aufgebrochen. Proviant, Kochgeschirr, Decken und anderes wurde dem Maultierer aufgeladen. Der Wagen, welcher im unwegsamen Gebirge nicht gebraucht werden konnte, blieb beim Zelt zurück. Na, ihr kennt das Land, will euch also den Ritt nicht beschreiben. Er war oft geradezu lebensgefährlich. Besonders an der Stelle, wo der Snakes Canyon einen scharfen Winkel macht und man steil zur Tiefe muss, um dann jenseits nach dem offenen Vihinash-Pfad zu gelangen. Rechts himmelhoher Felsen, links der schwarze Abgrund und dazwischen der kaum 2 Ellen breite Reitweg. Ein wahres Glück, dass unsere Pferde solche Strecken gewöhnt waren und ich nie zum Schwindel geneigt gewesen bin. Wir kamen glücklich hindurch. Bald aber zeigte sich eine neue, andere Gefahr, welche nur ich allein für keine solche hielt. Als wir nämlich bald darauf den Vihinash-Pfad emporritten, begegnete uns ein Trupp von 8 berittenen Indianern, von denen 4 mit Häuptlingsfedern geschmückt waren. Sie schienen über unser plötzliches Erscheinen nicht im Mindesten zu erschrecken und betrachteten uns im lautlosen Vorüberreiten mit jenem melancholisch indolenten Ausdrucke, welche der roten Rasse eigentümlich ist. Einer der Vordersten, welcher einen Pfahlschimmel ritt, trug einen sonderbaren, langgeformten, mit Federfransen geschmückten Gegenstand am linken Arme. Ich fühlte mich von der schweigsamen, schwermütigen Begegnung mit diesen einstigen Herren dieser Gegend ganz eigenartig berührt. Sie kamen mir gar nicht gefährlich vor, zumal sie keine Kriegsfarben trugen und ganz unbewaffnet zu sein schienen. Aber kaum waren wir um die nächste Höhe gebogen und ihnen aus den Augen, so hielt Old Wubble an und sagte, indem er einen grimmigen Blick zurückwarf: »Damn them! Was wollen diese Schufte hier? Es sind Panaschts, welche mit den eigentlichen Schlangenindianern, zu denen meine Vaqueros gehören, in Unfrieden leben. Wohin können sie wollen? Ihr Weg muss sie an meinem Rancho vorüberführen. Welch eine Gefahr, da ich nicht daheim bin.« »Sie waren ja unbewaffnet«, warf ich ein. Old Wubble blitzte mich aus seinen halbgeschlossenen Augen verächtlich an, beehrte mich mit keiner Antwort und fuhr fort: »Mit unserer Elkjagd ist es aus, wenigstens für heute und morgen. Wir müssen zurück, hinunter zum Zelt und vielleicht gar zum Rancho. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Glücklicherweise kenne ich einen Pfad, welcher nicht weit von hier hinabführt. Freilich nicht für Reiter, sondern nur für gute Bergsteiger. Vorwärts, Boys. Mein Entschluss ist gefasst. Wir müssen sie vor unsere Gewehrläufe nehmen. This is clear.« Es ging im Galopp weiter, 5 Minuten lang, links in die Felsen hinein. Dann gelangten wir in ein kleines Hochtal, dessen Boden aus Moor und Wiese bestand. An den steinigen Rändern wuchsen hohe Schierlingstannen und ein Wasser rieselte mitten hindurch. Old Wubble sprang vom Pferde und sagte: »Dort am Ende dieses Tales führt der Weg hinab. Wenn wir uns beeilen, sind wir noch vor den Roten unten beim Zelte. Einer muss hier bei den Tieren bleiben, nämlich derjenige, den wir am leichtesten vermissen können. Und das ist natürlich dieser famose Sam, der 4-mal fehlgeschossen hat. Er würde eher uns selbst als einen Roten treffen.« Na, der famose Sam war natürlich ich, Samuel Parker, vormals Bauschreiber unten in Princeton. Ich widersprach ärgerlich, musste mich aber fügen. Die 3 anderen nahmen ihre Waffen und rannten fort, nachdem der Alte mir befohlen hatte, die Tiere gut zu versorgen und das Tal ja nicht zu verlassen, bis er zurückgekehrt sei. Ich war wütend vor Zorn. Musste ich mir das gefallen lassen? Diese armen Indianer sollten erschossen werden und hatten doch so ungefährlich ausgesehen. Durfte ich das zugeben? Nein. Sie waren Menschen, gerade wie wir, und Rache für die Beleidigung. Ich kannte den Wilden Westen nicht und gehorchte meinem Unverstande. Ich band das Maultier und die 3 ledigen Pferde an die nächsten Bäume und ritt im Galopp den Weg zurück, den wir gekommen waren. Die mir aufgetragene Pflicht wollte ich erfüllen, vorher aber die Indianer warnen. So schnell wie möglich ging es den Vihinash-Pfad hinab und in den Snakes Canyon hinein. Da sah ich die Roten vor mir. Sie hörten mich kommen, blickten zurück und hielten an. Die Schlucht war hier noch breit genug dazu. Ich parierte mein Pferd und fragte, ob einer von ihnen Englisch verstehe. Der auf dem Pfahlschimmel, welcher den länglichen Gegenstand trug, antwortete: »Ich bin To-Uk-U, der schnelle Pfeil, ein Häuptling der Panaschtschoschonen. Mein weißer Bruder ist zurückgekehrt, um mir eine Botschaft des alten Mannes zu bringen, dessen Herden da unten die Schlangenindianer bewachen.« »Du kennst ihn also?« fragte ich. »Er hält euch für Feinde und ist euch zu Fuße voraus, um euch zu töten. Ich bin ein Christ und habe es für meine Pflicht gehalten, euch zu warnen.« Der Blick seines dunklen Auges bohrte sich förmlich in mein Gesicht, als er sich erkundigte: »Wo sind eure Tiere?« »Sie stehen jenseits des Vihinash-Pfades in einem grünen Tale.« Er sprach eine kurze Weile leise mit den anderen und fragte mich dann, indem sein Gesicht einen freundlichen Ausdruck zeigte: Mein weißer Bruder ist erst kurze Zeit in diesem Lande. Seit gestern erst. Was wollen die Bleichgesichter dort oben in den Bergen? Wir wollen den Elk jagen. Ist mein Bruder ein berühmter Jäger? Nein, ich schieße jetzt noch stets daneben. Er fragte lächelnd weiter und weiter, bis er alles wusste. Ich musste ihm sogar meinen Namen nennen, worauf er meinte. Samuel Parker ist für einen roten Mann schwer zu merken. Wir werden dich Atpui, das gute Herz, nennen. Wenn du länger hier bleibst, wirst du vorsichtiger werden. Deine Güte konnte euer Verderben sein. Freue dich, dass wir nicht auf dem Pfade des Kriegers wandeln. Siehe, dieses Wampum, dabei zeigte er mir den fransengeschmückten langen Gegenstand auf seiner Linken, enthält eine friedliche Botschaft an die Häuptlinge der Shoshonen. Wir kommen ohne Waffen, um es nach dem Rancho des alten Mannes zu tragen, dessen Indianer es dann weiterbringen sollen. Wir haben also nichts zu fürchten, aber unsere Dankbarkeit ist ebenso groß, als ob du uns vom Tode errettet hättest. Wenn du Freunde brauchst, so komm zu uns. Atpui, das gute Herz, wird uns stets willkommen sein. Hauk, ich habe gesprochen. Ende von Abschnitt 1.